ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، erstmal Entschuldigung für die Verspätung, aber ich habe wirklich einen Termin gehabt und ich könnte das nicht verschieben. Deshalb kam es zu dieser Verspätung. بارك الله فيكم بارك الله خيرا. Ich bitte um Entschuldigung. Jetzt fangen wir sofort an, inshallah, und wir machen weiter mit Erklärung von Riyad Salihin. Und wir sind bei Hadith 833 bei mir, bei euch 829. Ja? Amr ibn Shu'aib. Das ist Kapitel Sitten der Versammlung und des Versammlungsteilnehmers. طيب. وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن ولكنه ضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الجامع. وعن أبي سعيد وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح ولكنه ضعيف، والله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه هذا. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود ورواه الحاكم وهو صحيح الإسناد، وهو صحيح الإسناد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن عمرو رضوان الله عليه، عدم التفريق بين الاثنين، بين الاثنين يعني إنسان دخل وفي اثنين جالسين جنب بعض، ما يجوز له أن يفرق بينهما أو يفرق بينهما، إنما يدعهما هكذا، لأن هذا من سوء الأدب. إذا قلت له بعد من سوء أدب، وإذا جلست بينهما وضيقت عليهما هذا من الأذى. أما إذا استأذنت أو أذن لك فقيل لك تعال اجلس بينهم فلا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن الأدب أن يجلس الإنسان حيث ينتهي إليه المجلس، أما وسط الحلقة فالحديث فيه ضعيف. وإذا جلس في مجلس توسع، يعني وسع للآخرين بحيث يجلسوا، وإذا كانت المجالس واسعة فالناس تستطيع أن تجلس أكثر، فكل ما يوسع الإنسان مكان المجلس هذا أفضل. الله تعالى أعلى وأعلم. وكذلك بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. المجلس إذا كثر اللغط فيه وكثر الكلام فيه، فالإنسان يقول هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك كفارة لما يكون في المجلس، يعني كفارة لما يكون من لغو، من ضياع وقت، من هذه الأمور. فهذه كلها بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في آخر المجلس تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب، عمرو ابن شعيب رضي الله عنه erzählte, dass sein Vater ihm von seinem Großvater berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: niemand darf sich zwischen zwei Leuten drängen, außer mit ihrer Erlaubnis. Außer mit ihrer Erlaubnis. Abu Dawud hat das überliefert. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Und Abu Dawud hat auch eine andere Überlieferung, und zwar: niemand soll zwischen zwei Männern sitzen, außer mit ihrer Erlaubnis. Und zwar, Barakallahu fikum, die Bedeutung ist doch klar hier. Da braucht man nicht viel zu erzählen. Bei so einem Brief, wenn zwei Leute nebeneinander sitzen, man darf nicht einfach dazwischen kommen, außer mit Erlaubnis. Sagt man: darf ich hier sitzen, darf ich zwischen euch gehen? Wenn sie sagen ja, dann gut. Oder wenn sie sagen: komm, sitz zwischen uns, ist kein Problem, oder neben uns, kein Problem. Aber so einfach, zwischen zwei Leuten zu gehen, oder zum Beispiel jemand zu sagen: geh weg, ich möchte, das ist nicht von dem richtigen Adab, nicht von dem richtigen Umgang bei Muslimen. Deshalb, man sollte die Leute um Erlaubnis bitten. Es ist Erlaubnis, neben den Leuten zu sitzen. Allah. Heute die Kuffar machen das, aber viele Muslime nicht. Um ehrlich zu sein. Ich meine, du siehst das bei vielen Kuffar, die machen das heute. Auch wenn du zum Beispiel draußen bist jetzt. Manchmal sind wir auf Autobahn, wenn wir fahren, und dann bleibst du bei Arreststätte oder sowas, und du sitzt an einem Tisch, und dann kommen Leute, es gibt keinen Platz, der sagt dir: dürfen wir hier oder darf ich? Normalerweise sollte das bei uns Muslimen. Aber du merkst heute, zum Beispiel, du redest mit einem Bruder und dann kommt einer zwischen euch mit. Und der geht einfach so. Oder der sagt dir: geh weg hier. Nee, ich möchte hier sitzen. Oder am Freitag, du siehst, wie man zwischen den Leuten geht. Und das ist falsch. Das ist falsch, laut dieses Hadith. Außer mit Erlaubnis geht nicht. Das ist, Barakallahu fikum, eine Sitte und ein Adab für einen Muslim, wie er mit den Leuten auch umgeht. Das ist Umgang, Verhalten. Und das ist Respekt vor den anderen. Wallahu ta'ala ala. Hadith 38 bei euch, bei mir 834, und zwar: Hudhaifa sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verfluchte denjenigen, der sich in der Mitte der Versammlungsrunde setzt. Also die Leute sitzen so und eine sitzt in der Mitte. Und das ist sehr viel bekannt bei den Leuten, aber diese Überlieferung ist, barakallahu fikum, diese Überlieferung ist bei Abu Dawud, und At-Tirmidhi auch sagte, das ist Hassan, aber diese Überlieferung ist schwach. Sheikh Al-Albani hat das als schwach eingestuft in Da'if Al-Jami' und in As-Silsila Al-Da'ifa. Dann, barakallahu fikum, sagt Allah, die nächste Überlieferung: Abu Sa'id Al-Khudri Ridwanullah alayhi überliefert, dass er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen hörte: die besten Versammlungen sind die größten, die am meisten Platz bieten. Das sagte, das hat Abu Dawud überliefert und das ist sahih und das ist so, wie er gesagt hat. Das heißt, wenn man sitzt mit den Leuten, da sollte man versuchen, etwas Großes zu nehmen. Da haben die Leute viel hier sitzen können. Es gibt Möglichkeiten. Und das ist schön. Warum? Weil wenn die Muslime viel zusammen sind, vielleicht durch eine Person oder durch ein gutes Wort, Allah subhanahu wa ta'ala den Leuten verzeiht. Aber da muss man aufpassen. Wenn sie viele sind und die fangen an, Schlechtes zu sagen oder Schlechtes zu machen, dann gibt es auch barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, gibt es Probleme, aber damit man dies nicht hat, Abu Huraira radhiyallahu anhu überlieferte, 832, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer in einer Versammlung sitzt, in der viel Unnützes geredet wird und bevor er aufsteht, spricht, gepriesen bist du, o Allah, und du bist gelobt. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer dir, kein Ilah gibt außer dir. Und ich bitte dich um Vergebung und wende mich dir reuvoll zu. Dem wird vergeben, was in dieser Versammlung an Schlechtem geschah. Und die nächste Überlieferung, Abu Barza, radhiyallahu anhu, berichtete, gegen Ende seines Lebens pflegte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wenn er eine Versammlung verließ, zu beten, gepriesen bist du, o Allah, und du bist gelobt. Ich bezeuge, dass es keinen Ilah gibt außer dir. Und ich bitte dich um Vergebung und wende mich dir reuvoll zu. Ein Mann fragte ihn, o Gesandte Allahs, du sagst etwas, das du niemals zuvor gesagt hast. Er sagte, diese Worte sind eine Sühne für das, was in einer Versammlung vor sich geht. Das hat Abu Dawud überliefert. Al-Hakim überlieferte das auch bei Isnadin Sahih. Und das ist so, wie er gesagt hat. Das bedeutet, diese Überlieferung ist, barakallahu fikum, authentisch. Die Sühne für eine Versammlung. Das heißt, du sitzt im Unterricht, du sitzt mit den Leuten zusammen und sowas, dann sagst du diese Wörter. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lernt das bitte. Lernt das. Subhanaka. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إليك إبشل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wir sind noch nicht fertig übrigens, aber das ist mit Gebet. So. Bitte lernt das. Immer, wenn ihr mit den Leuten sitzt und so, dann kannst du das sagen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Natürlich, die Frage ist, warum sagt man sowas? Das ist ein Bittgebet am Ende der Sitzung. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، والحديث صححه الألباني كذلك رحمه الله تعالى. يعني قلما يا أخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الدعاء في آخر المجلس. هذا ليس كفارة المجلس، يعني يجوز أن تقول ويجوز أن تتركه، ما في مشكلة. وأحيانا يترك وأحيانا يقال، وهذا دعاء عظيم، والمعنى المعاني التي فيه عظيمة عظيمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا به بيننا وبين معصيتك، يعني قدر لنا من الخشية، وهو الخوف المقرون بالعلم، أن تمنعنا هذه الخشية من أن ننتهك محارم الله سبحانه وتعالى. واقسم لنا، قدر لنا من الطاعة ما يدخلنا الجنة، لأن الجنة أعدت للمتقين، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واليقين هو أعلى درجات الإيمان، لأن الإيمان لا شك معه ولا تردد، والإنسان لما يكون عنده يقين بأنه كل من عند الله سبحانه وتعالى بقدر الله تهون عليه المصائب الكثيرة في الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، يعني هذه الحواس أن يمتعك الله سبحانه وتعالى، واجعله الوارث منا، يعني اجعل تمتعنا بهذه الأمور الوارث منا، يعني اجعله يمتد إلى آخر حياتنا كالوراثة. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، يعني اجعلنا نستأثر ويكون لنا الأثرة على من ظلمنا، أي أنت تقتص لنا من ذلك الذي ظلمنا. وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، يعني إذا صارنا مصيبة ليس في الدين، كل شيء معلش إلا الدين، لأن الدين أهم شيء، هذا اللي يفهمه المؤمن. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، يعني ما تجعل حياتنا كلها من أجل الدنيا، ما تجعلها أكبر شيء، بل اجعل الآخرة. ولا ننسى نصيبنا من الدنيا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، يعني ما تسلطهم علينا هؤلاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يقوم مجلس إلا ذكر هذا ودعا به. سبحان الله، معاني رائعة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. تنكم دي بلي فرنك فن عمر فن ابن عمر رضوان الله عليه، ونزباء ابن عمر رضوان الله عليه برشتت زلتن يطمل دسكوت زلتن فليس دي قزنت الله صلى الله عليه وسلم eine Versammlung ohne folgendes Gebet auszusprechen zu haben, ausgesprochen zu haben. O Allah, gewähre uns so viel Furcht vor dir, dass sie zwischen uns und unserem Ungehorsam dir gegenüber und dem Gehorsam dir gegenüber, der uns zu deinem Paradies führt, sei und gewähre uns so viel Gewissheit, dass sie uns das Unheil des Diesseits erleichtern möge. O Allah, lass uns unsere Hören und Sehen nutzen und unsere Kraft, solange du uns Leben gewährst. Und mach dies zu unserem Erbe und sende unsere Rache denen, die uns Unrecht taten. Und hilf uns gegen jene, die unsere Feinde sind. Und verstricke uns nicht in Schwierigkeiten, die unsere Religion betreffen. Und lass uns das Diesseits nicht zum Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens noch zum Ziel unseres Wissens werden. Und schicke uns niemanden, der uns gegenüber keine Barmherzigkeit kennt. Selten hat der Prophet eine Sitzung verlassen, außer dieses Bittgebet zu sagen. Schaut mal, wie das schön ist. Das ist, oh Allah, gib uns diese Gottesfurcht. Und Gottesfurcht ist immer mit Wissen. Es gibt Unterschied zwischen Angst und Gottesfurcht. Gottes Furcht heißt, dass du das mit Wissen, dass du weißt, das ist nicht gut, deshalb machst du das nicht. Das wird, oh Allah, gib uns diese Menge oder diese Eigenschaft, dass wir dich fürchten und deswegen machen wir keine Sünden. Und gib uns von Gehorsamkeit, dass wir ins Paradies kommen, weil das Paradies ist für die Gottesfürchtigen vorbereitet. Und dann von Yaqin. Yaqin, das ist die Gewissheit. Schau mal, Achi, wenn du Gewissheit hast in deinem Iman, egal was dir passiert, egal was du im Leben hast, dann wirst du auf Allah vertrauen. Und du wirst nur genau wissen, Allah will mit mir gut. Weil Allah niemals schlecht tut, subhanahu wa ta'ala. Und das ist diese Gewissheit. Allah ist gerecht. Und wenn Allah mir was gibt, dann weiß er, dass mir, dass er das am besten für mich ist. So, ich vertraue auf Allah. Und wenn mir was widerfährt, was Schlechtes in diesem Leben, dann gibt Allah mir Geduld. Mein Ohr, mein Hören, mein Sehen, meine Kraft sollte bewahrt bleiben von ihm, subhanahu wa ta'ala. Und das sollte weiter bleiben, bis ich sterbe. Und das ist wie Erbe, das soll immer bleiben. Und dann, wenn wir etwas haben, dann gegen unsere Feinde. Möge Allah uns den Sieg gegen sie geben. Und wenn uns etwas widerfährt, unheilmäßig, dann sollte das niemals in unserer Religion sein. Und dieses Leben, dieses sollte nicht alles für uns, dass wir hier Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens sein, sondern Al-Akhira. Und das ist genau, Barakallahu fikum, wa jazakum Allah khairan, das ist genau, was uns fehlt heute. Dass wir verstehen, der Sinn ist nicht diese Dunya. Diese Dunya geht zu Ende. Der Sinn aber ist, Barakallahu fikum, wa jazakum Allah khairan, der Sinn ist woanders. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا او يرحمنا das bedeutet, und schick uns nicht Leute, die uns oder etwas, was uns was keine Barmherzigkeit hat. So barakallahu fikum, wenn die Leute Allah nicht fürchten und wenn sie nicht nach Koran und Sunna leben, dann schickt Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Feinde von ihnen, die keine Barmherzigkeit haben, und die werden sie erniedrigen. Also viele Leute fragen, warum sind wir so geworden und warum ist die Lage so der Muslime? Ja, das ist die Antwort. Frage dich selber, wie bist du mit diesem Bittgebet? Und wenn man dieses Bittgebet macht, dann ist das nicht, dass man nur auf Zunge sagt, sondern da sollte man das spüren und wissen, was man dabei sagt. Möge Allah uns bewahren. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه فيه إلا كان عليهم ترح فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعنه كذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترح، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترح. رواه أبو داود. ومر معنا بارك الله فيكم في حديث معنى الترح، إن الإنسان إذا ما جلس مجلسا، نفس الكلام، جلس مجلسا ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه إلا كان عليه خسارة، حسرة، يتحسر عليه. الحديث مر معنا من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى كانت عليه من الله ترى. والترى هي النقص كما اتبع، يعني بالحسرة والندامة سيندم على هذا النقص الذي كان عليه. فهذه ثلاثة أحاديث في بيان أداب المجلس. ففي المجلس تذكر الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بارك الله فيك إذا قعدت أو يعني جلست مع قوم، فإذا ما ذكرت الله كأنه هؤلاء وضعوا حمارا وأكلوه جيفة حمار بل، فنسأل الله العافية والسلام. فلا يفوت عليه مجلسا ولا مقعدا إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولكن انتبهوا، ذكر الله على سنة النبي وليس على طريقة بدعية. ذكر الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس على طريقة بدعية. انتبهوا لهذه المسألة. الله يحفظكم بارك فيكم. ها، هذه مسألة وهذه مسألة، انتبهوا لهذه القضية. يعني بعض الناس يقول لك: ها، ما جلس قوم، انتبه، قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم تراء، يعني نقص، إن شاء غفر، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال لك: قوم يصلوا على النبي، فلما نحن نجلس ونقول اللهم صل على جماعة، ها فعلنا الحديث. هذا حديث مطلق وعام، لكن في عندنا تقييد، وفي عندنا هنا تخصيص، وفي عندنا استثناء. فالذكر لا يكون جماعة، لأنه لم يثبت أبدا أن الصحابة فعلوا مثل هذا، وإنما القصد أنه لما أنت تجلس في المجلس فتقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال صلى الله عليه وسلم، تبدأ بذكر الله. قالوا بذكر الله القرآن؟ لا، ذكر الله أنه تبدأ تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الله. فإذا كثر الغلظة في مجلس آخر شيء قلت سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أبو هريرة رضوان الله عليه überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Wer eine Versammlung verlässt, ohne Allah zu gedenken, ist wie einer, der die Ecke eines Esels verlässt, und es wird ihm Kummer und Jammern verursachen. Abu Huraira kadhalika auch Ridwan Allah alayhi überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Wer eine Versammlung sitzt, in der Allah, der Erhabene, nicht erwähnt wird, und auch keine von Segnungen über seinen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dem wird am letzten Tag etwas fehlen. Und wenn Allah will, wird ihn strafen, und wenn er will, wird ihn vergeben. Das war Tirmidhi. Hadith 837 bei euch, bei mir 841, wurde schon 823 erwähnt. Und zwar, das ist das gleiche Wortlaut. Wer in einer Versammlung sitzt oder wer eine Sitzung sitzt, und der erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala nicht, oder wer sich hinlegt und der erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala nicht, dann wird ihm am letzten Tag was fehlen. Das heißt, barakallahu fikum, drei Hadithe, die haben den Sinn, bei einer Sitzung Allah erwähnen und Salawat dem Propheten schenken. Wenn du überhaupt sitzt oder dich hinlegst und so weiter. Und das ist sehr wichtig. Barakallahu fikum, barakallahu khair. Was wird passieren, wenn du Allah nicht erwähnst in einer Sitzung? Denn es wird dir was fehlen am letzten Tag. Es wird dir was fehlen. Und das ist, als ob man an einer Ecke sitzt oder isst, vielleicht von den verendeten Eseln. Beleg dir verendeten Eseln. Dass du sitzt in einer Sitzung, du erwähnst Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Das ist, als ob du sitzt wie an einer Eselecke oder verendetes Esel, wie Essen. Al-Iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala, das bedeutet, du hast gar nicht. Und das fehlt dir am letzten Tag viel. Und das ist eine Du wirst das bereuen, dass du Allah nicht erwähnst. Was bedeutet Allah erwähnen hier? Bitte aufpassen. Es gibt Leute, die machen einen Kreis und die sitzen alle in einem Kreis und dann fangen sie an zu tanzen. Allah, Allah, Allah, Allah, Salawat, Salawat, Salawat, Salawat. Das ist hier nicht so gemeint. Das ist Bid'ah. Und woher habt ihr das Bid'ah? Hat der Prophet sallallahu Allah so erwähnt? Die Sahabe? Natürlich nicht. Die saßen zusammen. Da hat man über Islam was gesprochen. Die anderen haben zugehört. Oder da haben sie selber über Islam gesprochen. Die haben vielleicht den Koran beim Propheten gelernt oder Religion gelernt. Aber die haben nicht gesagt, Allah, Allah, Allah, Allahumma salli alle zusammen. Es gibt dafür eine klare Überlieferung von Ibn Mas'ud und Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mit den Leuten, die in Grüppchen Allah erwähnt haben. Und Ibn Mas'ud hat sie gerügt. Deswegen, er sagte ihnen, ihr habt bessere Religion als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Oder er macht die Tür von einer Bid'ah auf, von einer irreführenden Sache. Da haben sie gesagt, wir wollten Gutes. Er hat gesagt, viele wollen Gutes und erreichen das nicht. Aufpassen, Barakallahu fikum. In unserer Religion, wenn wir Allah erwähnen, dann gibt es eine Methode und da gibt es Regeln für Allah erwähnen. Bei bestimmten Themen gemeinsam. Natürlich Gebet. Wir beten alle gemeinsam. Der Imam betet vor, die anderen hinter ihm. Das ist ein Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala in der Gemeinschaft. Wenn wir zum Beispiel sagen, Labbaik Allahumma Labbaik, jeder macht das und dann am Ende kommt das zu einer Stimme, kein Problem. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ach, aber das sollte man nicht von Anfang an sagen, Gruppe A, Gruppe B. Wenn Gruppe A aufhört, dann fängt Gruppe B. Ja, deshalb, es gibt bestimmte Bittgebete oder bestimmte Erwähnungen Allah subhanahu wa ta'ala, weil die meisten denken, erwähnen Allah ist nur mit Zunge. Nein! Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala ist mit Körper, mit Körperteile, mit Zunge, mit dem Herzen. Und das Beste ist, wenn alle drei zusammen sind. Zum Beispiel, dein Herz ist dabei. Du sagst, du machst mit deinem Finger und du sagst, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dann hast du die drei. Herz ist da, Zunge und du bewegst deine Finger. Das ist das Beste. Und du machst das nach der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, der das gemacht hat. Und nicht, wal'iyadu billah, wie manche denken, dass jeder macht, was er will. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Wir stoppen hier, Bismillah ta'ala. Heute ist am 9.12.13. Wir stoppen hier. Das nächste Mal wird sehr interessant sein für viele Leute. Ja, deshalb das nächste Mal versucht, so viele einzuladen, weil das nicht immer ist. باب الرؤيا وما يتعلق بها اللهم صل على محمد وآل محمد. Das nächste Mal, Barakallahu fikum, wir reden Träume und alles, was damit zu tun hat. Ma huwa ja. طيب. شو هاي؟ من السنة ترى من السنة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان انتبهوا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح يسأل الصحابة يقول لهم هل رأى منكم اليوم أحد رؤيا فيقال له تقال له الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم تقال له الرؤيا و كان يؤولها أحيانا كان يقول له أحد الصحابة اتركني أنا أؤول فكان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم طيب das nächste Mal بارك الله فيكم wie schon gesagt habe werden wir über Träume sprechen mit den Ayat mit den Hadithen was die da sind und ich werde ein bisschen auch mehr erzählen von mir Und eine frohe Botschaft. Barak Allah fikum wa jazakum Allah khairan. Dann das zweite Buch auch bis zu Ende von Riyad al-Salihin. Und wir fangen bei mir. Ich habe vier Bänder. Jetzt haben wir zwei Bänder zu Ende. Und da bleiben noch zwei Bänder. Das wird, wir haben fast die Hälfte von Riyad al-Salihin, inshallah. Okay. Offiziell, Barakallahu fikum wa jazakum la khairan, ist der Unterricht zu Ende. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.